Hallo, hier ist Ferdinand René. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und entspannte Stunden mit dem Programm von Radio Heimatmelodie und einen schönen Tag. Sowas wie du hat hier so lang gefehlt. So wie ein Sonnenstrahl kamst du in diese Welt. Du bist die Hoffnung, ein neues Leben. Suchst große Ziele auf eigenen Wegen. Und weil du kämpfen kannst, hast du vor keinem Angst. Fernanda, dein Stern geht auf, der Weg führt zum Himmel rauf. Die Kinder der Liebe leben nur für den größten Traum. Fernanda, die Welt, sie braucht dich und sieht ihre Zukunft noch durch dein Licht. Die Liebe ist wieder Sieger, denn du bringst das Glück zurück. Nur wenn du träumst, brennt es ein Leben lang. In dir das Feuer, das alles verändern kann. Schönheit und Stolz in funkelnden Augen, Herzen erstrahlen, die an sich glauben. Jeder ist stark wie nie durch deine Energie. Fernanda, dein Stern geht auf, der Weg führt zum Himmel rauf. Die Kinder der Liebe leben nur für den größten Traum. Fernanda, die Welt, sie braucht dich und sieht ihre Zukunft noch durch dein Licht. Die Liebe ist wieder Sieger, denn du bringst das Glück zurück. Fernanda, dein Stern.